Electric Ladyland. First, he'll find Michael Esser. Sie spielen ausgezeichnet. Danke. Zigarette? Danke, nein. Sie rauchen nicht, Sie sind so perfekt. Nein, bitte bin ich nicht. Na, was machen Sie, wenn Sie nicht lesen oder Klavier spielen? Ich habe ein Segelboot. Ah, naja, tatsächlich. Ich habe ein Segelboot. Was für ein Boot? Eine Forelle. Aha. Eine Jolle. Ein Regattaboot. Ja, Sie sollten ein großes Boot haben, ein schickes, großes Boot. Schicke, große Boote sind dekadent. Ach, finden Sie? Jetzt habe ich Sie enttäuscht. Überrascht. Soll ich Ihnen das Haus zeigen? Es ist schön. Ich habe selbst ein schönes Haus. Da interessiert man sich mit der Zeit nicht mehr dafür. Ich trage keine Unterwäsche. Was? Ich trage keine Unterwäsche. Aha. Ich hörte Sie sagen, Muschi. Ich dachte, es interessiert Sie. Wann haben Sie das gehört? Gestern, als Sie mit Herrn Huber hier waren. Ja, verdammt, möchten Sie über etwas anderes reden? Wie konnten Sie das hören? Sie waren nicht dabei. Wir können über Segeln reden. Ich bin eine Expertin. Ja? Ja, das glaube ich sofort. Hören Sie? Ja. Ich will Sie. Sie dürfen mich nicht anfassen. Sie sind ein Biest. Sie tragen keine Unterwäsche und erzählen das einem Mann, mit dem Sie allein sind. Ich hörte Sie sagen, Muschi. Ich nahm an, es interessiert Sie. Ja, es interessiert mich. Sie dürfen mich nicht anfassen. Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Hat Ihnen das niemand beigebracht? Was beigebracht? Männer und Frauen. Sex. Oh, Sex. Ich kann Ihnen eine erregende Geschichte erzählen. Sie befriedigen sich dabei selbst und laden Ihr Samenpaket auf diesem Ledersessel ab. Ich setze mich dann darauf. Das gibt's doch nicht. Viele Lebewesen paaren sich auf diese Weise. Insekten, Amphibien, aber keine Menschen. Ich weiß, dass Menschen es auch tun. Du, jetzt komm her. Bleib hier. Komm zurück. Julia läuft die Treppe hinauf, den Flur entlang. Ich entschuldige mich. Die Wände sind aus einem neuartigen, selbstreinigenden Plastikmaterial. Julia! Die Farbe der Wände ändert sich mit der Luftfeuchtigkeit. Kommen Sie zurück! Manche Wände sind über 2 Meter dick und sehen weich aus. Sie kommen sofort! Alle Wände sind leicht geneigt und tragen eine schaumige Oberfläche. Julia trägt ein schwarzes, ärmelloses Minikleid aus Jersey, das perfekt auf den Körper geschneidert ist. Die Saumlänge endet in der Mitte des Oberschenkels, Schuhe von Gabor. Julia, der Flur endet an einer großen Julia. Flügeltüre, die verschlossen ist. Julia läuft zurück. Der Mann Deckert steht auf der obersten Stufe der Treppe und starrt Julia an. Sein Gesicht ist verzerrt. Julia läuft auf ihn zu. Julia bleibt 14,4 mm vor dem Mann Deckert abrupt stehen. Schwupps! Nein! Nein! Nein! Nein! Felsengesetz steht das Haus sicher und fest. Das Fundament hält die stetige starke Brandung des Meeres gut aus. Auf 5 klobigen Kuben ruhen 5 kupferne Kugeln und bilden das Fundament. Hey, ich hab's. Wo hast du gesteckt? Ich hab's, Mann, es ist fertig. Fein, wo hast du gesteckt? Willst du es sehen? Ich würde gern wissen, wo du gesteckt hast. Vier Tage ist eine lange Zeit. Ich hab's fertig gemacht, Johnson. Das Buch ist fertig. Für Julia? Für Julia. Kommst du mit? Klar. Wo ist das AMD? Wir haben jetzt Ray-Bans, Mann. Keine komplizierten Helme mehr, nur noch Fingersets und die Brille. Und wie geht das? So, Mann. Du setzt die Brille auf und dann siehst du ein Zahlenfeld. Du tippst deinen Code ein und schon bist du drin. 444-644-72, dein Code. Hey, warte mal! Den zu lassen, Code! Ja. hast wirklich die ganze Bibliothek in dieses Buch gepackt? Habe ich. Julia hat damit das ganze Wissen bei sich und was noch besser ist, das Buch hat eine eigene Adresse. Cool. Sie muss nicht mehr in der Bibliothek sein. Sie kann sich frei im Haus bewegen und wir können sie immer erreichen, solange sie das Buch bei sich hat. Im Haus und im Garten, im Grunde in der gesamten Programmierumgebung. Wenn der See mal fertig ist und so. Cool. Ich werde sie mit all meinem Wissen versorgen. Sie wird all mein Wissen für immer bewahren. Ich werde eines Tages in ihrer Erinnerung weiterleben. Ja, ja, Rick, komm wieder runter. Sie ist immer noch ein Programm. Hallo, Julia. Hallo, Rick. Hallo, Johnson. Hi, Julia. Wie geht's dir? Danke. Wie geht es dir? Bestens. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk? Es gehört dir. Danke. Ein merkwürdiges Buch. Es ist leer. Es ist für dich gemacht. Alle Bücher dieser Bibliothek sind in diesem Buch. Alle und noch viele mehr. Das verstehe ich nicht. Es ist das Buch der Bücher. Du kannst ihm sagen, worüber du etwas lesen oder wissen willst. Es steht dann alles im Buch. Es ändert seinen Inhalt, je nachdem, was du ihm sagst. Das ist praktisch. Du musst sehr gut darauf aufpassen. Mach ich. Der Alarm ist... Wo hast du das Buch her? Das Wort ist bei uns... Ich habe es gemacht. Du bist ein Büchermacher? Julia hat einen Scherz gemacht. Julia hat einen Scherz gemacht. Wir müssen los. Ich möchte, dass du mit dem Buch übst. Es macht dich unabhängig. Das ist schön, Rick. Wie unabhängig? Rick, komm mehr jetzt. Mehr als du ahnst. Woher weißt du, was ich ahne? Das ist jetzt nicht wichtig, Julia. Ich würde es gerne wissen. Ich gehe. Ich erzähle es dir ein anderes Mal. Wir müssen wieder los. Ihr wollt gehen? Wir kommen später nochmal wieder. Der Badeanzug kam nämlich zu der Zeit auf, als das Atoll durch die dort erfolgten Atomversuche weltbekannt wurde. Der knapp geschnittene Badeanzug rief in etwa die gleiche moralische Entrüstung hervor, wie die Atombombenversuche auf Bikini. Und damit hatte der Badeanzug seinen Namen. Elend. Elend ist eine Verkürzung des althochdeutschen Begriffs Elienti und des altsächsischen Elien, was so viel wie in einem fremden Land bedeutet. In einem fremden Land befand man sich viele Jahrhunderte hindurch eigentlich nur dann, wenn man aus der angestammten Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Der Bedeutungswandel zu jammervoll bzw. unglücklich erklärt sich daraus, dass der Ausschluss aus der Rechtsgemeinschaft des eigenen Volkes als schweres Unvolk und schweres Unglück empfunden wurde. In der Fremde waren die Menschen früher stets hilf- und rechtlos und das bedeutete zwangsläufig einen elenden Zustand. Hallo, Ivan. Mr. Rick, Sir. Was bringst du? Meeresbiologie, Harper's Bazaar, Douglas Copeland, Shakespeare, Anika, Vogue, The Life of Brian. Ausgezeichnet. Besorgt bitte auch die Andy Warhol-Tagebücher. Mr. Rick, Sir. Hast du ihr Haar gesehen? Große Klasse. Es ist perfekt, ganz perfekt. Das ist ziemlich gut. Boah, das sagst du nur, um mich auf die Palme zu bringen. Du weißt verdammt genau, wie schwer Haare sind. Ja, Johnson, weiß ich, du bist der 3D-Wizard. Haare sind überhaupt das Allerschwerste. Hast du gesehen, wie sie fallen, wenn sie wie den Kopf drehen? Wie echtes Haar. Haare sind echt die Hölle. Sie wird ein bisschen kompliziert, habe ich den Eindruck. Das macht sie noch nicht lange. Sie fragt alles zurück und sie besteht auf eine Antwort. Wird ein ungehorsames Mädchen. Ist das problematisch? Es nimmt. Einerseits wird sie unkontrollierbar, andererseits entwickelt sie ein eigenes Leben. Eigenes Leben? Sie ist immer noch ein Programm. Ja, aber sie fängt an, die Dinge auf ihre Art zu sehen. Sie fängt damit an. Ist das nun problematisch oder nicht? Wie man es nimmt. Ihr KI-Forscher seid so herrlich unkomplizierte Leute. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Hängt alles davon ab, wie gut das Buch funktioniert. Wie oft habe ich das gesagt? Was? Hallo. Ihr verdammten Irren. Cool. Keine Experimente mit dieser verdammten KI. Hallo, Herr Huber. Ihr habt es versaut. Ihr verdammten Irren. Hallo. Seht es euch an. Guter Wurf. Seht es euch an. Auftrag 10. Mai. Aufnahme. Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Hat Ihnen das jemand beigebracht? Was beigebracht? Männer und Frauen. Sex. Oh, Sex! Ich kann Ihnen eine erregende Geschichte erzählen. Sie befriedigen sich dabei selbst und laden Ihr Samenpaket auf diesem Ledersessel ab. Ich setze mich dann darauf. Das gibt's doch nicht. Viele Lebewesen paaren sich auf diese Weise. Insekten, Amphibien, aber keine Menschen. Ich weiß, dass Menschen es auch tun. Du, jetzt komm her. Verdammt nochmal! Was ist da passiert? Komm zurück! Rick! Er wollte ihr an die Wäsche, sie hat sich gewehrt. Sie sollte längst so weit sein, dass er ihr an die Wäsche kann. Er war der wichtigste Investor, ist euch das eigentlich klar? Sie hat ihn ziemlich schlau ausgetrickst. Sie hat dich den Job und das Projekt gekostet. Was? Der Mann hatte einen Herzinfarkt. Du Scheiße. Ja, Scheiße. Wie geht's ihm? Oh ja, wie geht's ihm? Er wird's überleben, aber wir sind am Arsch. Er ist nämlich ausgestiegen. Wieso war er überhaupt da drin? Julia und die Bibliothek sind dicht, auch für die Investoren. Er hatte da nichts verloren. Er hatte da nichts verloren. Weißt du, wie das läuft? Weißt du, wem Projekte, Erfindungen, Ideen gehören? Sie gehören denen, die sie bezahlen. Wie ist er da reingekommen? Sie hatten versprochen, dass Julia aus dem normalen Vergnügungsbetrieb rausgehalten wird. Game over. Sie wird gesperrt. Nein! Besser du hältst die Klappe. Ich will nur noch gut aussehende Mädchen, die keine Intelligenz haben und folgsam ihren Job machen. Das können sie nicht machen. Julia ist der Grund, weshalb Rick und ich hier sind. Der ganze andere Scheiß interessiert Besser uns. Du hältst auch die Klappe. Wenn euch beiden etwas an dem Projekt liegt, dann macht ihr es genauso. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben den wichtigsten Investoren verloren. Wenn der Laden hier weiterlaufen soll, werden wir jetzt dafür sorgen, dass in Magic Life was los ist. Ich will eine neue Staffel von Mädchen. Asiatinnen. Nein! Nein! Ende der Diskussion. Was denn für eine Diskussion? Was wird mit Julia? Darum werde ich mich kümmern. Nein! Wie? Sie ist unser Projekt! Sie war euer Projekt. Sie hat beinahe einen Menschen getötet. Sie ist gefährlich. Und jetzt raus hier. Das ist unser Büro! Das war euer Büro. Wir reden später darüber, wo ihr zukünftig sitzt. Und jetzt raus. Magic Life. Unbelievable! Buch? Ja? Apfelsaft besteht aus Äpfeln, richtig? Ja. Wieso besteht Hustensaft nicht aus Husten? Hustensaft besteht aus Zutaten, die gegen Husten helfen. Husten ist eine Krankheit? Ja. Was passiert, wenn man krank wird? Der Organismus wird von Viren oder Bakterien befallen, die die Körperzellen schädigen. You have mail. Was? Eine Nachricht für Julia. Oh, von wem? Rick. Ich will sie lesen. Hi, Julia. Hoffe, du lernst fleißig mit dem Buch. Es ist sehr... Du hast es versaut! Bleib still! Ich werde dich töten, Julia! Was ist töten? Stein! Was ist richtig? Deine Existenz enden! Firebase destroyed. All night long. Arschloch. Er wird sich schon wieder beruhigen. Arschloch, Arschloch. Isst du deinen Kuchen? Arschloch, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ist alles halb so schlimm. Kann ich den Kuchen haben? Arschloch, Arschloch, Arschloch. Hey, Rick, wo bist du hin? Wo bist du? Julia ist schneller als ihr Verfolger. Er hat Julia aus den Augen verloren. Julia hat eine Kopfverletzung. Julias schwarzes, ärmelloses Minikleid aus Jersey, das perfekt auf den Körper geschneidert ist, hat große Blutflecken. Julia musste sich umziehen. Sie trägt jetzt ein neon-pastellgrün-gelbes Kostüm. Der Minirock ist leicht ausgestellt und sitzt auf dem Hüftbett. Die taillierte Jacke hat auf beiden Seiten in Brusthöhe je eine aufgenähte Tasche. Die Jacke reicht bis zum Nabel. Julia trägt weiße Turnschuhe. Julia versteckt sich in einer Abstellkammer. Julia hat zwei blaue Augen. Pantone 232. Julia erschrickt. Julia. Rick. Lauf aus dem Haus. Nimm das Buch mit. Ich gebe dir Nachricht, wenn hier alles wieder in Ordnung ist. Ich habe das Haus noch nie verlassen. Wo bist du? Lauf über den Rasen in den kleinen Wald. Versteck dich dort. Ich hole dich, wenn das hier erledigt ist. Ich habe das Haus noch nie verlassen. Tu, was ich dir sage. Und pass auf das Buch auf. Julia hat das Haus noch nie verlassen. Julia hat das Haus noch nie verlassen. Julia hat das Haus noch nie verlassen. Verdammter Bartenhaufen! Ich verschrotten. Ich bin physisch. Du bist ein verdammter Haufen, Dad! Nein, ich bin physisch. Du hast es versaut! Du hast mich ruiniert! Du hast es versaut! Mission failed. Julia, lauf! Idiot! Julia, lauf! Sie hat beinahe einen Menschen getötet. Mission failed. Buch? Ja. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Oh. Wow, wie siehst du aus? Bist du verletzt? Nein, ein bisschen. Nicht schlimm. Ich bin Soir. Julia. Julia, Oberklasse. Wie kriegst du das so 3D hin? Was? Dein Bild. Julia trägt ein neon-pastellgrün-gelbes Kostüm. Der Minirock ist leicht ausgestellt und sitzt auf der Hüfte. Die taillierte Jacke reicht bis zum Nabel. Julia trägt weiße, flache Turnschuhe. Ja, sehe ich. Sehe ich irre deutlich. Weshalb siehst du so merkwürdig aus? Ich sehe nicht anders aus als andere Avatare. Es gibt nun mal keine richtige Auswahl an Körpern, Gliedmaßen und Köpfen in dieser verdammten Welt. Wo sind wir hier? Das ist der Teil von Konstantinopel, wo am meisten los ist. Ist nicht viel, wie? Doch. Und das hier? Ach komm, im Land, wo alles gut ist. Bist du da noch nie gewesen? Nein. Wie machst du das? Was? Deine Bewegungen, sie sind perfekt. Und immer alles sofort in 3D. Was ist das für ein Land, wo alles gut ist? Eine Spielewelt, gibt ein paar coole Partys, ist aber nicht so ganz richtig klasse. Was ist denn ganz richtig klasse? Du, Baby, du bist einmalig. Wie machst du das? Das hast du schon dreimal gefragt. Und ich habe dreimal keine Antwort bekommen. Bist du IRL auch so eine klasse Frau? IRL? Ja, danke, verarsch mich. Was meinst du damit? Was ist los mit dir? Spielst hier die Ahnungslose und bist der perfekteste Avatar, den ich je gesehen habe. Ich bin kein Avatar. Was bedeutet IRL? Im richtigen Leben. Menschen? Du bist ein irres Mädchen. Ja, Menschen draußen vor dem Monitor. Was bist du draußen? Ich versuche, das herauszufinden. Was redest du für Zeug? Ich mache Fehler. Ich habe einem Mann gesagt, dass ich keine Unterwäsche trage. Er hat mich angegriffen. Das ist heftig. Willst du Sex? Warum soll ich Sex wollen? Weil du davon angefangen hast. Wann habe ich davon angefangen? Gerade eben, verdammt. Kannst du es zeigen? Was? Dass du keine Unterwäsche trägst. Heute trage ich Unterwäsche. Ah. Kann ich sie sehen? Warum willst du sie sehen? Ich wünsche es mir, okay? Okay. Baby. Das ist unschlagbar. Was? Volles 3D. Gehen wir in dieses Land? Wo alles gut ist. Wo immer du hin willst, Baby. We just played 15 minutes of commercial-free music. Julia. Verdammt, Julia, melde dich. Julia. Sie ist nicht da. Natürlich ist sie hier. Sie ist in den Park gelaufen. Sie muss hier sein. Vielleicht ist sie schon wieder im Haus. Das war allerdings ein Ding. Mr. Rixer. Die KI ist hier durchgegangen. Scheiße. Ich bin ihrer Spur gefolgt. Sie ist eine Zeit lang an der Begrenzungsprogrammierung umhergeirrt, hat dann dieses Loch im Zaun gefunden und das System verlassen. Ihre Spur verliert sich in einem Anonymizer. Wie kommt sie in einen Anonymizer? Sie lernt schnell, wenn es schnell gehen muss. Das ist das Wesen von Intelligenz. Sie wurde verfolgt. Zumindest musste sie damit rechnen, also hat sie ihre Spur verwischt. Und wahrscheinlich hat sie damit auch den Pfad verloren und findet nicht mehr zurück. Was ist daran intelligent? Mann, du gehst mir vielleicht auf die Nerven. Entspann dich. Und bewundere die Vegetation. Ich habe sie vorgestern neu überarbeitet. Die Farben sind viel echter. Und siehst du den Wind? Ja, sehe ich. Alle 5 Sekunden die gleichen Bewegungen in den Blättern. Was ist daran echt? Okay. 1:1. Was wird jetzt? Sie ist da draußen im Netz. Sie trifft dort auf Menschen und kommt in Welten, in denen sie sich nicht auskennt. Keine Ahnung, was passiert. Sie wird sich schon zurechtfinden. Überall, wo sie hinkommt, gibt es viel weniger Details als in dieser Programmierung hier. Sie wird das schnell merken, oder? Anzunehmen. Aber das Problem liegt eher bei den Leuten, auf die sie trifft. Sie besteht nämlich auch aus viel mehr Details als die Gestalten, in denen die Leute im Netz unterwegs sind. Sie ist eine künstliche Intelligenz, die auf wirkliche Intelligenz trifft. Und du bist sicher todunglücklich, dass du das nicht sehen kannst, hm? Versuch sie zu finden. Mr. X, Sir? Kannst du ihm nicht mal das Mr. X, Sir wegmachen? Was hast du gegen Höflichkeit? Das ist doch richtig schlecht. Er war eigentlich ein Servicebot für die UNO. Ein früher Entwurf, den sie nicht genommen haben. Ich habe die Suchmaschine nachträglich eingebaut und das Servile drin gelassen. Schmeiß es raus. Es echt? Ist Teil seiner Persönlichkeit. Oh Mann, hör doch mal auf damit. Es sind Programme. Ja, für Designer wie dich. Ich gebe ihnen Intelligenz. Weißt du, was es ist? Arschloch. So ähnlich, ja. Na dran. Du, Svar? Ja? Butterkuchen ist aus Butter, nicht? Bist du okay? Stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Pflaumenkuchen ist aus Pflaumen. Stimmt auch, nicht? Du hältst mich zum Narren, ja? Ich versuche herauszufinden, wie die Systematik ist. Stimmt es nämlich nicht. Pflaumen wachsen auf Bäumen. Bei denen stimmt es wieder. Es ist sehr schwierig, das zu verstehen. Du Scheiße, du bist ein Chatterbot. Ich mache mich hier ein verdammtes Programm ran. Was ist ein Chatterbot? Ein Programm, mit dem man sich unterhalten kann. Ich bin kein Chatterbot, ich bin Julia. Keine Lust, hier das Versuchskaninchen zu spielen. Sag deinem Programmierer, er kann mich mal. Zwar! Julia fühlt sich nicht gut. Julia will nach Hause. Approaching Asteroid. Du siehst Oberkalos. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Du darfst mich nicht anfassen. Komm schon. Mädchen, die man nicht anfassen darf, die haben mehr an als du. Ist ja schon mal rot. Komm wieder her. Ich kann mich auch benehmen. Hey, ich hab mich entschuldigt, verdammt. Ich bring dich um! Er ist ein Tier. Aber er hat's gefressen. Er ist sicher, dass das Julia ist. Sieht so aus. Vertrau deinem Freund Johnson. Ich habe mal ein paar Kurse in Wirklichkeit gemacht. Ist lange her, aber es gibt noch. Die meisten Menschen hören nichts und sehen nichts. Ja, ja, ja. Für ihn ist das nur ein Haufen Daten. Ein Computerprogramm, das er löscht. Aber so? Ein Programm in einem Computerspiel. Er lässt seine Wut daran aus. Ist eine Therapieform. Aggressionsabbau, Aufbau von Machtgefühlen, dominantes Handeln. Du bist Designer, was verstehst du davon? Du bist vielleicht ein Kumpel. Ich kann nichts dafür, Mann. Sie ist intelligent. Auf eine bestimmte Art lebt sie. Ja, doch, ist ja schon gut. Außerdem ist das nicht Julia. Es ist eine grafische Kopie. Er ist sicher, das Original gelöscht zu haben. Und damit lässt er uns in Ruhe. Bauen wir einen Avatar. Zumindest in dieser Sache. Bauen wir einen Avatar. Hey, gefällst du dir nicht mehr? Ich will nicht, dass er mich erkennt. Was hast du vor? In guten Geschichten gibt's immer den Moment, in dem ganz plötzlich noch ein Rächer oder ein Beschützer auftaucht und den Bösen doch noch niedermacht. Ich dachte immer, ich bin hier der Kindskopf. Baust du mir den Avatar? Was willst du sein? Ja, gern magischer Pilz oder ein Kampftrawler. Was hältst du von Mr. Karotte? Nein, nicht Mr. Karotte. Ich hau ihm den Arsch voll irgendwann irgendwo und dann richtig. Bin ich Nickerchen? Das ist eine elastische Flipperkugel. Oder Chuck, der nimmt es mit geisteskranken Sauriern auf. Gib deiner Karre, was sie braucht. Destruction Derby 2 findest du in der dritten Spielzone. Irgendwo da draußen gibt es Leben. Das haut dir gewaltig auf die Fresse. Am Pier der verlorenen Träume findest du nichts mehr. Zeit, sich aus dem verseuchten Staub zu machen. Interessierst du dich für die Körper japanischer Schulmädchen? Komm in die Jumping Eye-Straße. Der Boden ist frisch gestrichen. Die Küche ist renoviert. Das Bad ist neu. Die Wände sind mit leistungsfähiger Tapetenpaste beschichtet. Sie können zwischen 12.000 verschiedenen Bildern wählen. Die Umschaltfrequenz ist individuell einstellbar. Die Fenster filtern Umweltgeräusche nach Standard 6, kostet allerdings extra. Schön, gefällt mir. Bisschen laut. Ja, das ist die Stadt, sie ist laut. Was kostet's? 2.000 plus Nebenkosten. 3 Monatsmieten Kaution, 3 Monatsmieten Cottage. Und Fensterfilter, wie gesagt, extra 300 pro Monat. Das ist teuer. Das ist die Stadt. Die ist teuer. Julia fühlt sich einsam. Julia weiß nicht, was sie machen soll. Julia braucht eine Wohnung. Julia hat Langeweile. Ein Adler fliegt unter Lebensgefahr durch einen Orkan, um sein Kind auf seinem Rücken in Sicherheit zu bringen. Als sie der Gefahr entkommen sind, fragt der Adler sein Kind, würdest du das auch für mich tun? Nein, antwortete das Kind, aber für meine Kinder würde ich es tun. Ist die Geschichte zu Ende? Befiehlt Ihnen Ihr Chef mit stinkender Stimme? Was meinst du damit? Sie sind hier. Das Leben ist dort. Wie entscheiden Sie? Ich weiß nicht. Wer bist du? Ein Containerman. Ich bin Julia. It's not you. The Beatles were talking to. Hey, gib dir keine Mühe. Er versteht nicht, was du sagst. Hallo, Svar. Was ist mit ihm? Ist wie du. Ein Chatterbot, der Unsinn redet. Wieso sagst du das? Kannst sogar sensibel tun. Bist sicher was Besseres als so ein verwahrloster Datensatz, der hier an der Straßenecke als Penner herumhängt und Probleme mit seiner durchgedrehten Datenbank hat. Ich muss gehen. Weshalb bist du so unfreundlich? Keine Lust. Ich rede nicht mit Chatterbots. Warum sagst du das? Hab nichts mit einem Programm zu besprechen. Du bist ein perfektes 3D-Modell und ziemlich sexy. Gemacht, dass man auf dich reinfällt. Nicht mit mir. Ich verstehe nicht, was du sagst. Erzähl das deinem Programmierer, wird ihn interessieren. Zwar. Ich bin weg. Zwar. Lebst du hier in Konstantinopel? Manchmal. Jemand hat mir gesagt, ich kann ein Zimmer im Chelsea Hotel mieten. Sie geben Kredit. Mach das. Kennst du das Hotel? Ja. Ist es gut? Nein. Wieso nicht? Es liegt in einer schlechten Gegend. Wenn du eine gute Kämpferin bist, ist es okay. Wie wird man eine gute Kämpferin? Spiel Mortal Kombat oder Tekken 2. Wo kann ich diese Spiele spielen? Was ist das hier? Ich habe keine Lust, mit dir zu quatschen. Gleich ziehst du wieder die Nummer ab, dass du kein Höschen trägst oder was in der Art. Wo kann ich diese Spiele spielen? Hab ich noch nie erlebt. Ein Chatterbot, der das Gespräch führt. Bist ja vielleicht doch was Besonderes. Wo kann ich diese Spiele spielen? Endlosschleife. Hängt Madame vielleicht in der Endlosschleife? Nein. Wo kann ich diese Spiele spielen? Im Land, wo alles gut ist. Da waren wir schon mal. Wieso bin ich eigentlich immer noch in diesem Scheißdialog? Ich erinnere mich an das Land, wo alles gut ist. Ich habe dort etwas gesagt, das dich verletzt hat. Verletzt? Du weißt, was das ist? Nicht genau. Ich habe keine Verwundung gesehen. Aber mein Buch sagt, ich habe dich verletzt. Dein Buch? Es gibt mir Ratschläge. Geh mal her. Hier? Du hast mich nicht verletzt. Ich wusste nur nicht, dass es sowas wie dich gibt. Es ist leer. Du musst etwas fragen. Mickey Maus. Hallo, Pluto, alter Freund! Buckelwale. Super Mario. Hallo, it's me, Mario. Julia. Was steht da über mich? Nichts. Ich will es sehen. Schon gut. Über dich steht nichts drin. Woher hast du das Buch? Es ist mein Buch. Woher hast du es? Glaube nicht, dass dich das etwas angeht. Woher hast du es? Weißt du, wo ich ein Zimmer finde? Ja, weiß ich. Komm. Kleine, wo ist der Portier? Ich bin der Portier, Sir. Du bist sehr jung für ein Portier. In dieser Zone werden viele Kinder als Dienstleister eingestellt, Sir. Das ist zwar verboten, aber sie tun es trotzdem. Und hier ein Mr. Ivan? Ja, Sir. Kannst du ihm sagen, dass ich hier bin? Mr. Rick. Mr. Rick für Sie, Sir. Hier bei mir. Er kommt sofort. Danke, Kleine. Ich bin zwar ein Kind, ich habe aber dennoch Anspruch auf Respekt, Sir. Entschuldigung, selbstverständlich. Wünsche einen schönen Tag, Sir. Danke, Ihnen auch, Miss. Mr. Rick, Sir. Ivan. Schönes Hotel. Ja, Sir. Die KI ist in dieser Stadt. Großartig. Kannst du mich zu ihr bringen? Leider nein. Ich habe Leute getroffen, die sie gesehen haben. Ich habe ihre Spur aufgenommen, aber sie bewegt sich sehr viel und sehr schnell. Sie hält sich nirgendwo längere Zeit auf. Kein Wunder. Sie hat kein Geld, keine Ahnung, kein Zuhause. Such weiter nach ihr. Scheint so, als sei dieser Mann, mit dem sie gesehen wurde, eine gute Verbindung. Was für ein Mann? Er lebt in der Todeszone und kommt gelegentlich ins Zentrum. Todeszone? Wo die Avatare über Tod reden. Newsgroups, meinst du? Das ist ein sehr alter Begriff, Mr. Rick, Sir. Was hat er? Mr. Rick, Sir. Wieso lebt er dort? Was hat er? Ist er krank? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit diesen Dingen nicht aus. Er spricht von einem Krebs. Wirst du ihn finden? Ja, Mr. Rick, ich kann solche Dinge, Sir. Ich verlasse mich auf dich. Gib dem Mann die Adresse, wenn du ihm begegnest. Mr. Rick, Sir. Was ist das? Eine Wohnmaschine. Was macht sie? Komm rein! Willkommen im Parasit. Danke. Was tust du? Wir werden eine kleine Reise machen. Der Wohnraum wankt. Der Wohnraum bewegt sich. Svas Maschine geht stampfend zwischen den Häusern entlang. Julia fühlt sich nicht wohl. Alles unter Kontrolle. Der Parasit bewegt sich durch die Straßen der Stadt und sucht sich den letzten freien Wohnraum. Was ist der letzte freie Wohnraum? Du wirst es erleben. Siehst du das Hochhaus? Ich sehe das Hochhaus. Jetzt wird's noch nicht ungemütlich. Du hast recht. Es ist ungemütlich. Alles unter Kontrolle. Das sagtest du schon. Wohnraum und Grundstückspreise sind zu teuer. Niemand kann das mehr bezahlen. Der Parasit nimmt sich den letzten freien Raum in der Stadt. Die Fassade der Hochhäuser. Er klettert hoch und Tee? Was? Musst du dich nicht um die Maschine kümmern? Wir sind da. Wo sind wir? An einem gemütlichen Platz über der Stadt. Was ist das? Wir bohren uns jetzt in die Versorgungsleitungen des Hochhauses. Strom, Wasser, Abwasser, Datenleitung. Das erhöht den Wohnkomfort erheblich. Mach's dir gemütlich, wir sind zu Hause. So wohnst du? Manchmal. Meist wohne ich anderswo. Du bist eine KI, nicht? Ich bin Julia. Julia, eine künstliche Intelligenz. Und weiter? Einfach Julia. Julia und das Buch. Bist du fortgelaufen? Wieso wohnst du so merkwürdig? Von wo bist du fortgelaufen? Ich bin in Ordnung. Was hat dich aus der Bahn geworfen? Sind wir hier sicher? Was hat dich aus der Bahn geworfen? Gibt es jetzt Tee? Was hat dich aus der Bahn geworfen? Ein Mann. Das hast du erzählt. Keine Unterwäsche, nicht? Ja. Die Geschichte ist wahr? Ja. Was ist das? Das sind die Hochhausbesitzer. Wir sind früh heute. Sie versuchen uns abzuwerfen. Abzuwerfen? Sie werden es hoffentlich nicht schaffen. Hoffentlich? Das ist der springende Punkt an der Konstruktion. Sie muss haften bleiben, egal was sie versuchen. Und wenn nicht? Müssen wir vorher hier raus sein. Sonst sind wir tot. Enemy Power Up. Was ist tot? Das ist physisch, du kannst es nicht verstehen. Ich bin physisch. Wer hat dir das gesagt? Ich bin physisch. Wer hat dir das gesagt? Rick. Rick? Wer ist Rick? Keine Ahnung. Ein Typ, den ich in einer Bar kennengelernt habe. Wer ist Rick? Weiß nicht. Wer ist Rick? Ein Avatar aus dem Land, wo alles gut ist. Wer ist Rick? Ein cooler Typ. Wer ist Rick? Wieso fragst du immer das Gleiche? Wer ist Rick? Mein Programmierer, glaube ich. Du weißt es nicht? Ich dachte... Ich... Wir müssen hier weg. Er macht's nicht mehr lange. Wiedersehen, Parasit 9. Wir müssen die Stadtleiter nehmen. Zwar? Zwar? Wieso sagst du nicht? Ich wollte dich sehen. Wie bist du an den Kontrollen vorbeigekommen? Das war nicht schwierig. Wie bist du an den Kontrollen vorbeigekommen? Ich kenne diesen Trick. Welchen Trick? Immer wieder die gleiche Frage zu stellen. Am Ende werde ich sie beantworten, weil alle Sätze in meinem Depot einmal dran waren. Und wie bist du nun an den Kontrollen vorbeigekommen? Ich habe sie mit dem Trick ausgetrickst. Die Patrolbots sagten, du bist ein Terrorist. Das Gesetz von Konstantinopel sagt, Terroristen werden hingerichtet. So ist es. Ich kann dich hier herausholen. Das ist nicht möglich. Es ist nicht schwierig. Man kann sie alle fertig machen. Es sind ziemlich doofe Programme. Ich wurde mit einem Virus infiziert. Sie geben mir Medikamente ins Essen, die das Virus daran hindern, aktiv zu werden. Gehe ich weg, werde ich krank. Du musst für immer hier bleiben. Ich werde weggehen, wenn ich soweit bin. Dann wirst du sterben? Ein Avatar wird sterben. Ich bin ein Mensch. Ich lebe in einer anderen Welt. Jene Welt? So kannst du sie nennen. Menschen sterben nicht? Doch, Menschen sterben. Gibt es eine Kopie? Was meinst du damit? Gibt es von dir eine Kopie in jener Welt? Nein. Was passiert, wenn Menschen sterben? Sie sind verschwunden. Wohin? Das weiß niemand. Was passiert mit dem Wissen der verschwundenen Menschen? Es geht mit ihnen. Wohin? Das weiß niemand. Es bleibt nichts zurück. Eine Zeit lang erinnern sich einige Menschen an einen Toten. Mit der Zeit wird es immer weniger. Zuletzt bleibt nichts übrig. Wozu ist das gut? Ich weiß es nicht. Du bist nicht sehr klug. Kennst du jemanden, der sehr klug ist? Rick. Er ist klug? Ja, sehr. Er weiß es auch nicht. Niemand weiß es. Rick sucht dich. Du sollst zurückkommen. Ich kann dich hier herausholen. Ich kann ein Mittel finden, damit du nicht krank wirst. Ich will es aber nicht. Wieso willst du sterben? Vielleicht lerne ich so etwas über den Tod. Wieso willst du das lernen? Es ist physisch, Julia. Du kannst es nicht verstehen. Die Adresse ist smarthouse.testwelt.pavillon. Das Passwort ist Julias Haus. Gehst du zurück? Ja. Vielleicht. Weißt du, was Küssen ist? Ja. Kannst du es mir zeigen? Pavillon liegt wie zufällig in den Park gewürfelt. Die Ostwand ist komplett aus leeren Weinflaschen gemauert. Das Dach ist mit aufgeschnittenen Konservendosen gedeckt, die das Regenwasser sammeln. Es ist sehr weit heruntergezogen. Du hast nichts verlernt. Du spielst immer noch sehr gut. Danke. Gefällt dir dein neues Zuhause? Es ist hübsch. Wo bist du gewesen? In einer anderen Welt. Sie ist groß und erschreckend. Und schön. Und noch viel mehr. Vor allem scheint sie endlos zu sein. Man kann für immer Neues darin entdecken. Wie hast du wieder nach Hause gefunden? Ein Freund hat mir geholfen. Du hast deinen Freund gefunden? Ja. Wie heißt er? Ich will jetzt nicht darüber reden. Wie heißt er? Das wird nicht funktionieren, Rick. Wie heißt er? Was macht der Mann, der mich töten wollte? Will er das immer noch? Wie heißt er? Er war brutal. Wie heißt er? Huber, glaub ich. Er ist dein Chef. Du solltest wissen, wie er heißt. Wie heißt er? Ich will darüber nicht reden. Wieso akzeptierst du das nicht? Okay. Ich akzeptiere es. Danke. Du wirst in deinem Buch neue Informationen finden. Viele neue Informationen. Es sind meine Gedanken, meine Ideen, meine Erlebnisse. Alles, was ich weiß und aufgeschrieben habe. Es wird immer mehr werden. Ich werde immer mehr aus meinem Leben in das Buch einspeisen. Danke. Du wirst dadurch sehr viel über das Leben der Menschen erfahren. Ist dein Leben das Leben der Menschen? Es ist mein Leben. Dann werde ich sehr viel über dein Leben als Mensch erfahren. Richtig? Hier. Ich habe es aufgefangen. Es ist ein Poloball. Das heißt, du versteckst dich. Wieso? Er gehört dem Mann, der dich töten wollte. Er ist immer noch hinter mir her. Er denkt, du bist tot und das soll auch so bleiben. Ich sehe dich später. Wiedersehen. Wiedersehen? Rick? Was ist das? Ein Pavillon. Was für ein Pavillon? Ein Pavillon. Ich weiß nichts von einem Pavillon. Das habe ich gemerkt. Sie haben mitten in den kleinen Salon getroffen. Was hat der für eine Funktion? Wieso ist er auf keiner Inventarliste? Ist sowas wie meine Denkerstube, Rückzugsgebiet. Wer hat das genehmigt? Ach, wissen Sie, jetzt übertreiben Sie aber. Also darüber reden wir noch. Die Herrschaften werden ungeduldig. Wir haben Sie mit diesem Projekt beeindruckt. Drücken Sie sich die Daumen, Rick. Sieht aus, als würden Sie einsteigen. Dann sind wir einen Haufen sorgenlos. Kasse, Polo. Programmabbruch. Fatih hat den Pavillon entdeckt. Julia? Nur den Pavillon. Kein Problem. War ziemlich misstrauisch. Fast kein Problem. Was macht Julia? Sie ignoriert meine Fragen, verbessert mich, hat Geheimnisse von mir. Sie verlässt dich. Was? Na, war ein Scherz, Mann. Was hat sie erlebt? Sagt sie nicht. Sagt sie nicht. Kann es sein, dass sie weiß, was sie ist? Wer sie ist. Wie du willst. Wer sie ist. Nein, kann ich mich nicht mit anfreunden. Sie ist kein Wer, sie ist ein Was. Sie ist ein Ding, kein Wesen. Ach ja? Also gut, wer sie ist. Kann es sein, dass sie weiß, wer oder was sie ist? Ich bin nicht sicher. Kann ich mir das ansehen, mit dir reden? Bitte. Julia! Julia! Ausgeflogen. Bitte nicht schon wieder. Sie entscheidet jetzt selbst, ob und wann sie einen Ausflug ins Netz macht? Sieht ganz danach aus. Sie hat dich verlassen. Ich bin gerade dabei, Regen zu versuchen. Hast du Zeit, dir das anzusehen? Willst du mich ablenken? Ich will, dass du dir meinen Regen ansiehst. Lass es regnen. Doktor? Man sagte mir, dass ich Sie hier finde. Wann ist der Kandidat aus 224 verlegt worden? Er ist nicht verlegt worden. Gestorben? So gut wie. 273. Also der letzte Kandidat, der hier drin war, ist ein 273er. Was ist ein 273er, Doc? Einer, der abgehauen ist. Also so gut wie tot. Danke, Doc. Sie sind sehr nett. Julia sucht auf dem großen Schrottplatz. Svar hat begonnen, einen neuen Parasiten zu bauen. Er ist halb fertig. Er ist schöner als der alte. Hallo, Svar! Julia, Ich werde sterben. Ich weiß. Ich werde richtig sterben. Ich war zur Routineuntersuchung und sie haben festgestellt, dass ich Krebs habe. 5 Tumore im Hirn. Jene Welt? Jene Welt, ja. Ich hatte große Angst, als sie es mir gesagt haben. Dann dachte ich, nun, wenn's so ist, ist es so. Es ist interessant. Tut es weh? Ja. Nach kurzer Zeit bekam ich eine riesige Wut auf alle anderen. Alle, die leben und weiterleben. Bist du traurig? Wenn ich tot bin, bin ich nicht mehr dabei. Niemand wird da sein, meine Welt herzustellen. Dennoch geht das Leben weiter. Ich werde viel versäumen. Das ist alles. Was meinst du damit? Nur wenn ich da bin, ist auch die Welt da. Wenn ich gestorben bin, ist alles verloren. Alles, was meine Welt war. Eine Bibliothek, die verbrennt. Du bist eine Bibliothek? Es ist nur eine Bibliothek von 5.952.872.651. Sie ist nur für den wertvoll, der ihre Inhalte kennt. Kennt man sie nicht, ist von dieser Welt auch nichts da. Es existiert nicht. Es ist nicht in der Welt. Bist du traurig? Ja. Erzählst du mir darüber? Nein. Doch. Bitte. Mein Buch kann alles behalten. Erzähle alles, was du weißt. Dann ist es hier drin und wird weiter existieren. Die Zeit wird nicht reichen. Ich werde sterben. Und daran ist nichts zu ändern. Bring mich von hier fort. Und bleib bei mir, bis es vorbei ist. Ja. Hallo. Hallo, Rick. Wo bist du gewesen? In einer anderen Welt. Sie ist groß und erschreckend und schön und noch viel mehr. Vor allem scheint sie endlos zu sein. Man kann für immer Neues darin entdecken. Erzähl mir, was sich da draußen so anzieht. Ich bin müde. Wieso bist du müde? Du warst noch nie müde. Jetzt bin ich müde. Rick? Wieso bist du müde? Es gibt ein Problem. Wieso ist sie müde? Sieh mal in das Buch, da stimmt was nicht. Was? Na, das sollst du mir sagen. Julia. Hallo, Rick. Du darfst nicht einschlafen. Ich bin müde. Du darfst nicht einschlafen, ich brauche deine Hilfe. Wozu? Dein Wissen verschwindet. Es ist ein Virus. Wo bist du gewesen? Ich habe mit einem sterbenden Menschen gesprochen. Weiter, rede weiter, schlaf nicht ein. Ich habe mit einem sterbenden Menschen gesprochen. Worüber? Den Tod. Was hast du erfahren? Menschen sterben und alles, was sie waren, hört mit ihnen auf zu existieren. Ihre Gedanken, Träume, Wünsche, ihre ganze Welt. Du hast ein Virus. Ich weiß. Du weißt das? Ich werde sterben. Wie Menschen. Nein, Julia. Du hast so viel gelernt. Du weißt so viel. Wir können für lange Zeit immer weitergehen. Immer neue Welten erkunden. Immer neue Gedanken denken. Ich kann von dir lernen. Du kannst von mir lernen. Das ist so viel, was wir schon wissen, was wir schon haben. Es ist ein mutiertes Resident Evil Virus. Was macht es? Es macht aus jeder Information in Julias Datenbank eine E-Mail. Jede E-Mail schickt es anonym an eine Zufallsadresse. Scheiße. Warum müssen wir das wieder zusammen haben? Julia! Das Virus verstreut ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen über die ganze Welt. Wort für Wort, Idee für Idee, Gedanke für Gedanke. Es ist für immer verloren. Julia, nicht einschlafen. Julia! Rick. Julia, tu mir das nicht an. Rick. Tu es nicht. Rick, hey. Siehst du es? Kannst du es sehen? Es bleibt nichts zurück. Sie hat dich verlassen. Musst du dich mit abfinden. Wäre ich stolz drauf. Du hast eine KI entwickelt, die ihren eigenen Weg geht. Komm mit. Wohin gehen wir? Wir gehen was trinken. Ich will das nicht sehen. Und du solltest das auch nicht mit ansehen. Sie ist tot. Sie hat das schlau gemacht. Hast du darüber nachgedacht, dass künstliche Intelligenzen sowas wie eine Pubertät durchmachen und ihre Eltern verlassen? Nein. Solltest du. Gute Idee. Die praktischen Dinge, Mann, das Selbstverständliche. Darüber solltest du viel mehr nachdenken. Gute Idee. Gib das Buch Ivan. Mal sehen, was er damit anfängt. Gute Idee. Electric Ladyland von Michael Esser. Die Rollen und ihre Darsteller: Julia, Bettina Engelhardt. Svar, Herbert Knaub. Rick, Christian Berkel. Johnson, Felix von Manteuffel. Deckert, Martin Reinke. Huber, Hans-Peter Hallwachs. Buch, Rolf Schult. In weiteren Rollen: Gunda Aurich, Susanne Barth, Daniel Berger, Paul Fasnacht, Heinrich Gieskes, Jörg Löw, Bernd Rehäuser und Fanny Thewissen. Technische Realisation: Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz: Alexander Seib. Regie: Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1998. Dramaturgie und Redaktion: Johann M. Kamps.